Dopo CRS, El Barrio, das Kabinett. Dieses Mal nicht, dieses eine Mal bin ich am Zug. So oft hab ich zurückgesteckt, die Fehler nur bei mir gesucht. Ja, ich bin kriminell, doch pfeife auf den guten Ruf. Egal ob jemand an mich glaubt, ich hab noch lange nicht genug. Hey Bro, denk mal quer. Denk mal an die geilen Sachen, wenn das wenn nicht wär. Wenn alles einfach wär, dann wär auch einfach schwer. Und wenn nun einfach schwer, erhöht sich zweimal mehr. Und de facto ist es einfach dann auch doppelt schwer. Machst dir einfach und teil das eine mehr. Am besten in zwei Hälften, logisch, ist dann halb so schwer. Und bei halb so schwer hast du noch Platz für mehr. Voll bepackt mit vielen Sachen, die das Leben lustig machen. Hinein in dein Gehirn, da mach ich tolle Sachen. Da du jetzt versuchst, meine Wörter zu erörtern. Welche Logik hat Sinn, wenn Synapsen enden weigern und laut schreien? Bis hier und nicht weiter. Zusammenhängen, der Zusammenhang auch scheitert. Dein Verstand wieder mal nichts verstand, um dem tiefen Wortsinn den Logging zu verweigern. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, wäre doch zu kontrovers. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, muss man uns nicht erklären. Wenn das kleine Wörtchen männlich wäre, dann wären auch die kleinen Wörter wörtlich ausgedrückt für mich der Redewert. Verkehrte Welt, in der ich mich befinde, weil nur wenn ich sage, was ich kann, dann sage ich nur, wenn ich könnte, was ich wirklich sagen kann. Ich könnte, wollen, würde, gerne, hätte, würde, voll entfernt, es wären sehr viel länger mal bereist. Somit hätte ich die lange Zeit, in der ich wollen würde, sehr viel schneller mal erreicht und hätte, wäre, lege nicht in meinem Kreis. Das ist weit, weit ausgeholt, wie bei einem rechten Haken. AfDler machen anstatt Kreuze einen rechten Haken, einen Kreuzverhör, direkten Sklaven geben. Worte keine Gnade bei dem, was die anderen alles zu sagen haben. Liegen da auch meinen zwischen Real oder Gelaber? Zwischen mir und mal Versagen geht es weiter und so fort. Weiter mit Support, weil wir einfach zu oft sagen, was wir sagen. Geht zwar vieles mal vorbei, doch bleibt dem Wortlaut am Basis. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, wäre doch zu kontrovers. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, muss man uns nicht erklären. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, wäre doch zu kontrovers. Was wäre, wenn wir keinen Hip-Hop hätten, der euch Junkies ernährt? Was wäre, wenn es das Kabinett nicht gäbe, muss man uns nicht erklären.